all a trick. I'm pretty sure. Ihr hört den Sunday Service zu Empfang in Hamburg beim freien Sender Kombinat. Und das Ganze läuft auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Gerade eben hörten wir Blauson, das sind vier Reisende aus Dresden, Leipzig und Zürich, die sich kennengelernt haben und eine Platte veröffentlicht haben mit dem Titel In My Safe Place. Davon hörten wir den Track The Hardest Way of All. Die zweite Stunde, hier geht es jetzt weiter, natürlich mit, wie immer, gewohnheitsgemäß mit den Konzerttipps für die kommende Woche, für Hamburg natürlich. Es gibt nicht so richtig viele Konzerte, all dieweil das Reeperbahn-Festival vor der Tür steht und alle schon mit den Hufen scharren, Bands, Veranstalter, Clubs, DJs und so weiter und so fort und erst noch mal einen großen Bogen um die Stadt machen, bevor sie dann Ende September über uns herfallen sozusagen. Trotzdem gibt es ein paar kleine Konzerte, auf die ich aufmerksam machen möchte, und zwar am Mittwoch, den 11. September, spielen Hooded Fang im Molotow. Die haben gerade mit Graves eine neue Platte veröffentlicht. Davon erstmal der Track Treasure. Thank you. Feinster Indie-Pop hier mit Hooded Fang und ihrem Track Thrasher. Die Band aus Kanada spielt am Mittwoch, den 11. September im Molotow. Es gibt sie seit auch schon längerer Zeit, 2007. Aus Toronto kommen sie, haben auch schon einige Besetzungswechsel durchgemacht und wie gesagt, gerade eben mit Gravis ihre dritte Platte veröffentlicht, die ganz sympathischen, quirligen Indie-Pop bietet und die, wie gesagt, live am Mittwoch, den 11.09. im Molotow zu sehen sind. Hier ein weiterer Track von ihnen, Neverminding. I see you in another life. Minding, das waren Hooded Fang. Die Kanadier spielen am Mittwoch, den 11. September im Molotow. Am Donnerstag ist dann Gustav zu Gast im Golden Pudel Club. Gustav kommt aus Österreich, heißt eigentlich Eva Jancic. Und ich glaube, sie hat eine neue Platte im Gepäck, die sie live vorstellen will. Ich habe sie noch nicht zu hören bekommen. Deshalb ist das Älteres von ihr, was schon ziemlich alt ist. Ich glaube, so häufig bringt sie auch nicht Platten raus. Und zwar Verlass die Stadt, hier kommt Gustav. Sie haben die Straßen auf Sprengstoff gebaut, die Kanäle geflutet, den Abfluss gestaut, die Luft längst vermengt mit astreinem Asbest, Beton dort gestreut, wo das Gras nicht mehr wächst. Manche Gegenden der Stadt wurden gänzlich abgetrennt. Da kommt kein Auto mehr her, da fährt die Tram nicht mehr hin. Da in recht regelmäßigen Intervallen Menschen auf den Asphalt knallen. Menschen auf den Asphalt knallen. Was was uns abdrängt von dem Weg, der da noch vor uns liegt. Ist das abgestandene Gas, das noch immer durch uns fliegt. Es ist Sommer in Wien und nicht Stalingrad, sagt ihr. Ich weiß, sag ich, und trotzdem ist mir kalt. Ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Stadtteil brennt. Saint-Denis scheint angespannt, doch eingedämmt. Mach die Augen zu und wünsch mich ins Zentrum der Leidenschaft zurück. Und plötzlich liegt was auf der Hand, das auch sie zum Zittern bringt. Die Seele brennt genau wie all der Orte Straßen. Es ist Zeit, diese Stadt zu verlassen. Das war Gustav mit Verlass die Stadt vom gleichnamigen Album. Der Track schon etwas älter, neues Material gibt's zu hören von Gustav aus Österreich. Am Donnerstag, den 12. September, spielt sie im Golden Pudel Club. Ich glaube, da geht's auch pünktlich los, also nicht zu spät kommen. Dann am Samstag ist Andrea Schröder zu Gast. Die Dame kommt aus Berlin, hat aber ihr Album mit dem Titel Blackbird von Chris Eggman von den Walkabouts produzieren lassen. Und ähnlich düster amerikanisch klingt das Ganze auch. Sie spielt live in der St. Gertrud-Kirche in Altenwerder, also ganz ungewöhnlicher Ort, aber auch wahrscheinlich sehr, sehr charmant. Hier kommt Andrea Schröder mit ihrem Track Death is Waiting. Hätten Merzies da auch nicht besser hinbekommen. Andrea Schröder hörten wir mit ihrem Track Death is Waiting. Sie spielt live am Samstag, den 14.09. in der Kirche St. Gertrud in Altenwerth. Das gibt eine St. Gertrud-Kirche in Uhlenhorst. Auch da gibt es irgendwie Ankündigungen im Netz. Ich glaube aber, dass schon die in Altenwerth ist, obwohl auf beiden Kirchenseiten das nicht angekündigt wird. Ich habe diverse E-Mails dazu bekommen. Ich schätze mal schon, dass das stattfinden wird. Das ist aber auch Konzerttipp der Woche. Schöne Location, tolle Sängerin. Noch ein Track von ihr. Winter Days. Just pass away and Andrea Schröder mit ihrem Track Winter Days. Sie ist live zu erleben am Samstag, den 14. September in der Kirche St. Gertrud in Altenwerder. Wenn ich soweit fahren möchte, dem sei der Gang in das Knust empfohlen. Dort findet statt Sit Down and Sing, inzwischen schon zum 7. Mal. Bekannte Sänger und Songschreiber werden eingeladen, spielen dort akustisch, machen Sessions zusammen. Das Ganze dann wirklich in angenehmer Runde. Diesmal dabei sind Tim Neuhaus, The Late Call und Ken Stringfellow. Letzterer ist das ehemalige Mitglied der Posies, einer Band, die in den Ende der 80er, Anfang der 90er schöne Platten rausgebracht haben, kommen aus der Nähe von Portland, Oregon. Und Ken Stringfellow auch sonst bei diversen anderen Bands mit dabei gewesen, bei R.E.M., bei zwei Platten mitgewirkt und als Tourmitglied mit dabei gewesen. Und vor kurzem eine neue Soloplatte veröffentlicht, Dancing in the Moonlight heißt die, davon hier der Track Superwise. Seventh nitrogen, lips so swollen, try again. There were others, but I think I could forget them. Forget. Rotating like a single cell in a heart pump. Of a sail, my frame won't float. Water runs off the rail, real time echoes landing right in front of a source. I'm an endless amusement, an abandoned race course skyline, adjusting to the edge of the park. Let the lions lay me down now. I'm lighting off with the larks. Time, make me super. Thank you. Superwise. Ein Track von Ken Stringfellow. Der klingt auch eigentlich immer ziemlich ähnlich und natürlich auch ziemlich gut. Und er spielt live im Rahmen von Sit Down and Sing am Samstag, den 14.09. im Knust. Ebenfalls dabei sind The Late Call. Das ist das Projekt von Johannes Meyer. Der kommt aus Stockholm und macht auch sehr schöne Singer-Songwriter-Musik. Hier sein Track In Good Memory. Get up at 6 on a cold, cold morning. Or was it already time that you went? There's not a lot to say. We're all living here from day to day. If there was a love to win over, giving my all to be safe and sound. There's not a lot to say. We're all living here from day to day. And hold me in good memories. Oh, I miss you already. But time won't stand still. I won't ever forget you. On a cold, cold morning, or was it already time that you went? There's not a lot to say. We're all living here from day to day. And if there was a love to win over, giving my all to be safe and sound, there's not a lot to say. We're all living here from day to day. I miss you already. Time won't stand still. Oh, I won't ever forget you. Don't give up, don't ever give up, 'cause it will come back. Das waren The Late Call in Good Memory, ihr Track. The Late Call spielen zusammen mit Tim Neuhaus und Ken Stringfellow im Rahmen von Sit Down and Sing am Samstag, den 14. September im Knust, ein Singer-Songwriter-Abend zum Mitschunkeln sozusagen. Etwas lebendiger und lauter wird es zugehen im Logo am Samstag, den 14.09. Dort spielen auf das Disco-Ensemble. Das sind so ein paar Boys aus Finnland, die schon während ihrer Vorschulzeit zusammen musiziert haben und dort vornehmsweise AC/DC und Metallica gecovert haben. Zwischen machen sie selbst Musik, haben mit Warriors gerade eine neue Platte veröffentlicht. Davon hören wir den Track Space is the Anti-Heart. Space the Anti-Heart. Turn that card. Das war das Disco-Ensemble. Gar nicht so disco-lastig vom Sound her, sondern eher klassischer Indie-Rock. Die Finnen waren zu hören mit Spades is the Anti-Heart. So wird's ausgesprochen. Und sie spielen live nächsten Samstag, 14.09. im Logo. So viel zu den Konzerttipps diese Woche. Viel ist nicht los, wie gesagt, aber bald das Reeperbahn-Festival mit vielen Konzerten, die da dann kommen werden. Weiter geht's hier mit neuer Musik. Fight the Beer sind eine Band. Die kommen aus Bishop's Castle, einem kleinen Dorf nahe der walisischen Grenze und veröffentlichen gerade mit 83 Degrees ihr Album. Davon hier der Track We Are the Young. You want to fall. Sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit, sit just lights out. I got a bottle, I'm blind. Please slow down, just stand still. It's such a blur. Take what we need, no thoughts, no sleep. Stay on your feet. Burn down the sun. by churchyards. In backyards. In schoolyards. In forests. By churchyards. I believe you. Schön die Gitarre verstimmt, ganz zum Schluss. Das waren The Provincial Archive, eine Band aus Kanada, aus Edmonton kommen sie. Sind eine von vielen, vielen, vielen Bands, die beim Reeperbahn Festival auftreten werden. Und zwar am 28.09. im Hörsaal. Das Ganze auch schon am nicht vor, sondern Nachmittag. Also unterschiedliche Orte, ungewöhnliche Uhrzeiten, ungewöhnliche Bands bei diesem Festival, welches in 2 Wochen hier dann in Hamburg stattfinden wird. Die nächste Band kommt aus Schweden. IF heißen sie, machen, Post-Rock im Jahre 20 nach Mogwai, aber auch nicht wirklich unbedingt in der ersten Liga. Ceremonies heißt das Album, was gerade von IF erscheint. Wir hören hier einen Track, der gut 8 Minuten lang ist. Delusions of Grandeur. Scenery beyond everything. So bright in between. Falling on leaves, forcing the distance. Don't take it away. The hollow.